Bei der Besichtigung der zentralen Ausstellung für klassenmäßige Erziehung verurteilte der Leiter der Heimatbesuchergruppe der Schüler der koreanischen Oberschule in Japan, Kim Jong-un, die US-Imperialisten, die von Jahrhundert zu Jahrhundert den Koreanern unbeschreibliches Unglück und Leiden zufügen. Er sagte wie folgt: Die Geschichte der Aggression des US-Imperialismus gegen Korea, die vor langer Zeit mit der Eindringung des Aggressionsschiffes General Sherman begann, ist eine blutige Geschichte der grausamsten Ermordung, Ausplünderung und Zerstörung. Der wahre Charakter der US-Imperialisten als Rädersführer der Aggression und blutgieriger Mörder kam im vergangenen Vaterländischen Befreiungskrieg deutlicher ans Licht. Die Materialien über die Missetaten der US-Imperialisten und ihre Mordwaffen zeugen eindeutig von der Brutalität und Kaltblütigkeit der Yankees. Weiter betonte er, dass er erneut genau begriffen habe, dass die USA Vampir und Erzfeind seien, mit dem man nicht koexistieren könne. Er fuhr fort: Statt aus ihrer schändlichen Niederlage im vergangenen Koreakrieg gebührende Lehre zu ziehen, setzen sich die USA auch heute wie besessen dafür ein, einen Atomkrieg gegen den Lebenshoch der Koreaner zu entfesseln. Wenn die Aggressoren ihre schändliche Vergangenheit vergessen, wo sie die größte Niederlage erlitten hätten, und unvernünftig angreifen, werden sie bloß einen erbärmlichen Untergang erleben.